Ich plappere von Hügeln und Gras daher, während Sie mir etwas sagen wollten. Es ist so, weißt du, das Leben, so wie ich es erfahren habe, verstehst du? Es steckt voller Enttäuschungen und... Sie meinen, das Gras ist auch nicht mehr das, was es mal war? Gras. Genau, Gras. Es scheint grüner zu sein, wenn man auf der anderen Seite steht. Und wenn man es endlich hat, ist es braun. Verstehst du, was ich damit sagen will? Was ich damit sagen will, ist nicht der Rede wert. Thank you. Yo, clean on your super motherfucking right here. We'll be right back. maze of all stars. Are you ready for us right now? Ich hab mir ja. Ich seh aber nicht. Ich wär noch mal blöde mit dem Scheißding. Wie funktioniert denn die Scheiße hier? Nicht wahr? Scheiße hier! Ich komme immer dorthin oder was? Wie geht denn das? Scheiße hier! 200 Puls habe ich! Bald! Geh! Bildschirm hab ich. Einen schwarzen Bildschirm. Ein ganzes Wochenende. Scheiße! Wo kann man denn hier überhaupt? Dass man mal, du hast es, Kabel alles dran. Ich hab sogar eine Kassette. Weg. Naja, da hat er sich auch Geld gekostet. Ja, 699 Mark! Hier steht Angriff! Jetzt bringen Sie doch mal drauf. Jetzt geht er. Da geht's! Na wunderbar. Wunderbar! Prima! Prima! Alles klar? We'll be right back. We'll be right back.